So Leute, jetzt geht's weiter im Text in der Sendung. Jetzt erzählen wir euch ein bisschen was, beziehungsweise ich über eine bevorstehende Demo. Und zwar eine Demo, die am 7. Januar in Karlsruhe stattfinden wird. 2023 natürlich ab 17 Uhr auf dem Kronenplatz in KA. Ja, was für eine Demo? Es finden ja immer mal wieder Demos statt. Es wird aber ein bisschen anders, denke ich, und ist auch ein Demo-Format, das es seit langer Zeit so in Karlsruhe nicht mehr gegeben hat. Der eine, die andere wird sich erinnern an dieses Format aus Zeiten der Ex-Steffi. Das ist wirklich schon einige Jahre her, die Ex-Steffi. War ein autonomes Zentrum direkt hinterm Karlsruher Hauptbahnhof, das 2006 gewaltvoll geräumt wurde. Ja, also, wollen wir mal das Rätsel auflösen. Es handelt sich um eine Nacht als Demo, und zwar unter dem Titel Beat the System. Es gab interessante Diskussionen schon um diese Demonstration bei Instagram, wo sich Menschen darüber echauffiert haben oder ja, den Organisatorinnen vorwarfen, das sei Kinderei sozusagen und das würde nichts bringen. Deshalb möchte ich auch heute hier ein bisschen darauf eingehen, woher kommt das Konzept Nachttanzdemo, auch bekannt als Reclaim the Street, Teil der Reclaim the Street Bewegung, verortet auch unter dem Namen Take Back the Night und so weiter. Es gibt da viele Ansätze. Man könnte ja auch sagen, dass so Organisationsformen wie die Chaostage ein Stück weit das mit eingebracht haben oder mit reingedacht haben. Wenn da zum Beispiel eben Konzerte dann auf der Straße stattfanden, das Ganze lässt sich so metamäßig wohl am ehesten in dem Organisationsfeld Get Out of Control verorten, also alle möglichen Arten von Protestformen, Organisationsansätzen, die ein Stück weit darauf abzielen, sich der Polizeikontrolle und der staatlichen Kontrolle auch insofern zu entziehen, als dass man eben als protestierenden Gruppe jetzt nicht das klare Standardbild abgibt, mit dem jeder ganz leicht kalkulieren kann, also ans bis rechts, links, abgeschlossener Block, Leute, die eigentlich immer gleich auftreten und aussehen und die auch quasi diese Feindbilderzeugung, hier guckt sie euch an, die Bösen sozusagen ganz leicht möglich macht. Da möchte man sich eben auch ein Stück weit abheben mit solchen Organisationsansätzen, mit solchen Protestformen. Und das ist alles andere als neu. Die Idee gibt es schon sehr lange. Die Auseinandersetzung werde ich euch hier so ein bisschen auch zugänglich machen. Natürlich ist ja immer interessant, wenn es denn mal inhaltliche Auseinandersetzungen gibt. Ich denke, das wisst ihr von Radio A. Wir finden es gut, wenn es inhaltliche Auseinandersetzungen gibt, wenn es Positionen gibt, wenn kritisiert wird. Ja, deshalb wollen wir euch das auch nicht vorenthalten. Im Hintergrund hört ihr ein bisschen Drum and Bass, weil wir glauben, dass ähnliche Mucke vielleicht da auch an den Start kommt. Genau. Und es wird ja danach auch eine Party geben. Da wird auf jeden Fall so ein bisschen Bass gespielt. Ja, jetzt ein kleiner Auszug, beziehungsweise ein bisschen was über die Demo 7. Januar. Die stattfindet unter dem Titel Beat the System. Solidarität statt Konkurrenz. Luxus für alle. So der Header auf der Internetseite. Das Ganze eben angekündigt als Nachttanzdemo und geht dann los um 17 Uhr auf dem Kronplatz. Dann soll es um 20 Uhr Küfer geben, also Küche für alle im Café Noir in der Schauenburgstraße 5. Und der ganze Spaß geht über in eine Party am 7. Januar ab 22 Uhr dann in der P8 Schauenburgstraße Karlsruhe. Und wir wissen, dass die ganze Geschichte, die Party auch mit Leuten in Kooperation stattfindet, die extra aus Albanien nach Deutschland kommen und da ihre Kritik am Nationalismus auch auf die Bühne bringen werden. Jo, am 7. Januar tanzen wir in Karlsruhe auf der Straße. Wir wollen das System wegbasteln. Rassismus, Patriarchat und die Verteilung von Reichtum sind kein Zufall. Die einen sind nicht arm, weil andere mehr wissen oder mehr können, sondern die einen haben wenig, die anderen zu viel und dahinter steckt System. Die Verhältnisse, in denen wir leben, sind aber nicht naturgegeben. Beschränkt und ausgepresst werden, warum sollen wir das akzeptieren? Werden wir nicht. Wir sagen Solidarität statt Konkurrenz. Wir haben keinen Bock, uns länger in der kapitalistischen Mühle zermahlen zu lassen. Wir wollen der Ausbeutung ein Ende setzen. Dem Arbeitswahn, dem Kampf, den Kampf ansagen. Wir wollen die bestehenden Verhältnisse zerrütten und das System wegpassen. Jetzt. Kommt vorbei, tanzt mit für eine bessere Welt. So der Kurzaufruf. Ich werde euch den ausführlicheren Aufruf auch nochmal dann hier zum Besten geben. Allerdings nun erstmal rein ins Thema Nachttanz-Demo. Wir machen mal was ganz Einfaches, finde ich immer ganz gut. Wir startpagen mal kurz das Thema und schauen, was da rauskommt. Nachttanz-Demo Gießen, das war 2006, beziehungsweise eine Organisation, die es schon lange gibt. Nachttanz-Demo Gießen ist eine Geschichte, die es schon lange gibt. Auch 2022 wird sie wieder stattfinden. Bei der Nachttanz-Demo Gießen ging es damals um die Studiengebühren entstanden aus den lang anhaltenden und erfolgreichen Demonstrationen zur Abschaffung der Studiengebühren in Hessen. Also wer das weiß, die Demos in Hessen und auch Baden-Württemberg und so weiter haben mitunter dazu beigetragen, dass tatsächlich dann das abgeschafft wurde. Das war eben 2019 und der legendäre dreiwöchigen Besetzung der Uni im Winter 2009 und 10 eben darauf ist es hervorgegangen, ist die Nachttanz-Demo heute ein immer wieder neue und innovative Vermischung von Politik und Kultur. Die Erfahrung lehrt dabei, dass sich politische Ziele nicht erreichen lassen, wenn der Weg dahin keine Freude macht und dass Revolutionen, auf denen man nicht tanzen kann, den Aufwand nicht wert sind. Auf dieser Seite gibt es regelmäßig Informationen über die jeweils aktuellen Demos des Jahres, bla bla bla und so weiter und so fort. Auch 2021 hat die stattgefunden und wird auch weiterhin stattfinden. Ich finde den Text ganz gut, deshalb möchte ich euch da einen Teil zumindest mal vorlesen von der Nachttanz-Demo Gießen. Was um alle Welt ist die Nachttanz-Demo? Die Nachttanz-Demo ist eine Versammlung nach Artikel 8 Grundgesetz, landläufig Demonstration genannt. Wir folgen dabei der Aktionsform Reclaim the Streets. Theorie und geschichtliche Vorbilder beiseite, geht es konkret hier in Gießen dabei um Folgendes. Viele der verbrieften Freiheitsrechte durch Grundgesetz und allgemeine Verfassung klingen erst einmal sehr gut, sind in der Praxis aber oft dem Einzelnen nicht zugänglich und dienen in der Realität schlicht oft rein kommerziellen Interessen weniger. Dass das so ist, ist schlecht und geeignet, das Vertrauen und die Befürwortung der demokratischen und freiheitlichen Grundordnung in diesem Land zu erschüttern und die notwendige Beteiligung der vielen am demokratischen Prozess zu unterdrücken. Zum Vorteil der genannten. Ja, das ist mal ein Auszug. Und tanzen zum Beispiel, indem wir das tun, nehmen wir uns aber auch die Freiheit, die wir meinen, etablieren gemeinsam eine lebenswerte Realität. Das nennt man Politik, also es geht dabei um die aktive Beteiligung. Was daran ist politisch? Nach höchstrichterlichem Urteil ist das Tanzen auf Straßen zum Zwecke der Demonstration der politischen Forderung, auf Straßen tanzen zu wollen, im Grundgesetz gedeckt und mithin legal. Nun, wir teilen diese Forderungen und wir sind viele. Es stünden uns also nichts im Wege, wenn wir einfach nur tanzen würden, um zu fordern, tanzen zu dürfen. Wir wollen aber mehr. Deswegen laden wir jedes Jahr Gruppen mit einem politischen und gesellschaftlichen Anliegen, die zu uns passen, ein, um auf der Nachttanz-Demo für ihre Sache zu werben. Wir tun das, um die Vereinzelung der verschiedenen Gruppen Folge einer verfehlten Identitätspolitik aufzuheben. Politische Veränderung kann nur in Gemeinschaften stattfinden und das meint die Gemeinschaft mit denen, die nicht betroffen sind. Ja, wer stört sich dran? Kommt jetzt hier noch ein schöner Blog, die CDU und so weiter und so fort. Den Text könnt ihr natürlich nachlesen. Und zwar habe ich den Link auch dem Blog zur Demo entnommen. Ja, der heißt beatthesystem.blackblocks.org. Jetzt habt ihr schon ein bisschen was gehört über die Entstehungsgeschichte beziehungsweise was gibt es denn gerade so. Das ist eben in Gießen, das hat ganz viel Tradition, das ist eine Geschichte, die es schon sehr lange gibt, deshalb wollte ich euch das vorenthalten. Und ein paar andere Auszüge, 2021, Deine Stimme gegen Rechts, das Projekt Begegnung hat hier eine Demo gemacht, eben unter dem Titel Take Back the Night, wo das auch so ein bisschen herkommt. Ja, das ist sowas. Dann gab es die Nachttanz-Demo 2013 hier in Heidelberg. Heidelberg auch eine Stadt, wo Nachttanz-Demos immer mal wieder wichtig waren, um Dinge zu erkämpfen. Und tatsächlich ist die Villa Nachttanz auch ein Stück weit daraus entstanden. Gesellschaft statt Verdrängung, wir tanzen uns die Stadt zurück. Hier ging es damals um Sozialproteste gegen Gentrifizierung und so weiter. Es nahmen 800 Leute teil. Und die Nachttanz-Demo 2013 in Heidelberg war eine relativ große Sache, waren relativ viele Leute beteiligt, soweit wir das von den VeranstalterInnen erfahren durften. Das ist in Karlsruhe noch nicht der Fall, also es beteiligen sich wenig Gruppen, Es gibt, wie gesagt, eher so ein bisschen Kritik. Das finden wir, ist natürlich ein bisschen schade, wenn sich Leute schon den Aufwand machen. Ist natürlich cooler, wenn dann auch Leute mit am Start kommen, vielleicht auch kritisch, aber eben erstmal sich einlassen. Ja, erstmal so als kleine Randbemerkung von Radio A. Wir finden es immer gut, wenn Leute am Start kommen und wenn Menschen nicht sich vorerst mal abgrenzen. Auch das teilen wir vielleicht mit den Menschen aus Gießen, die da seit 2010 eben schon die Nachttanzdemo veranstalten. Jedes Jahr, dass es auch darum geht, die Grenzen zwischen den politischen Gruppen, die sich eben leider immer mehr und öfter abgrenzen, anstatt miteinander für eine gute Gesellschaft zu kämpfen, ein bisschen aufheben und man sich gemeinsam zeigen kann auch. Es hat ja auch was damit zu tun, sich überhaupt mal wieder zu zeigen. Auch das macht ja was aus, ob eben politische Organisierungen, linksradikale politische Organisierungen, anarcho-kommunistische Organisierungen, plattformistische Organisierungen, anarchistische Organisierungen, ob die sich nur in ihren Räumlichkeiten abspielen, nur in ihrem Klein-Klein, oder ob sie auch gemeinsam auftreten und sagen, okay, wir haben vielleicht auch Differenzen, was ja überhaupt kein Thema ist, aber wir sind gemeinsam da, wir sind sichtbar, wir wollen hier was erreichen, wir sind nicht nur verstritten und kommen nicht gut miteinander klar, sondern wir können auch zusammen was machen, bla bla bla. Das ist eigentlich uns wichtig, darauf hinzuweisen, kommt dann Start, macht bei sowas mit. Also auch Radio A hat sich schon viel an eben kreativen Aktionsformen beteiligt, die einfach zeigen sollen, dass man eben doch auch Spektren übergreifen, wenn man das so nennen will, zusammenarbeiten kann. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Dann wollen wir noch ganz kurz eingehen. Take Back the Night. Eine Aktionsform, die aus dem Reclaim the Streets auch ein Stück weit hervorgegangen ist. Die Take Back the Night Organization is an international event and non-profit organization with the mission of ending sexual relationship and domestic violence in all forms. Ja. Also die Take Back the Night Bewegung ist eine internationale auch Organisation tatsächlich, die sexuell begründete, beziehungsbegründete oder unterdrückende Gewaltformen aller Art beenden will. Hunderte von Events wurden veranstaltet in über 30 Ländern der Welt. Oft waren es Demonstrationen, Rallies, Direct Action Against Rape, also Organisierungen gegen Formen von Vergewaltigung und anderen Formen von Gewalt. 2001 war eine Gruppe von Frauen dabei, die später die Take Back the Night Foundation gegründet hat. Aus dieser ganzen Organisation ist wahnsinnig viel hervorgegangen. Also die Take Back the Night Bewegung hat viel, viel hervorgebracht im Sinne von Women Spaces, im Sinne von Awareness-Strukturen auf Partys und so weiter. Also da wurden Dinge erfunden sozusagen, die wirklich sehr wichtig waren. Dazu gehört zum Beispiel auch der Slutwalk und so weiter. Also hier sind wirklich wichtige Dinge auch geschaffen worden, kritisiert worden, wird oft vergessen. Take Back the Night, also gerne hier mal nachlesen. Das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Jetzt halte ich mal für 30 Sekunden die Klappe, dann kommt der Aufruf. Schon wieder zu Ende. Jalla, jalla, irgendwas hängt hier. Ich glaube, das Mikro macht sich gerade mal eine Stumm, schaltet sich wieder ein. Machen wir jetzt eine Aufnahmepause für euch. Ja, jetzt kommt noch der Aufruf zur Demo und dann sind wir fertig. Beat a System, Solidarität statt Konkurrenz. Aufruf zur Demonstration und Party am 7.01.23 in Karlsruhe, 17 Uhr Brunnenplatz. Wir werden auf der Straße tanzen, denn wir wollen das System wegpassen. Rassismus, Patriarchat und die Verteilung von Reichtum sind kein Zufall. Die einen sind nicht arm, weil andere mehr wissen oder mehr können, sondern die einen haben wenig, die anderen zu viel und dahinter steckt System. Konkret ist das System, in dem wir leben, geprägt von Nationalismus, Kapitalismus, Sexismus, Antisemitismus, Kolonialismus und allgemein viel zu viel Menschenfeindlichkeit. Es ist ein System, das Armut, Inflation, globale Ausbeutung, das Patriarchat, den Rassismus und die Klimakatastrophe nicht nur zulässt, sondern aktiv befördert. Ein System, das durch Grenzen, Ausbeutung und Privateigentum erst möglich macht, dass es wenigen sehr gut und vielen viel zu schlecht geht. Seitdem Grund und Boden eingezäunt wurden und nur noch wenige Menschen darüber verfügen, können viele Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht mehr ausreichend stillen. Die einen besitzen das Land, die anderen dürfen darauf arbeiten. Wenn sie Glück haben, können sie mit ihrem Lohn die Miete für die Wohnung bezahlen, die ihnen auch nicht gehört. Neben Übernachten und Essen wird in ihrem Zuhause die nächste Generation Arbeitender großgezogen, welche von Beginn an ins System gestampft und in ihrer Freiheit beschränkt werden. Die Verhältnisse, in denen wir leben, sind aber nicht naturgegeben. Herrschaftsverhältnisse wie das zwischen Staat und Bürgerinnen, Bossen und Arbeitenden, Menschen und Natur machen unser Leben schlechter und zerstören die Mitwelt, in der wir leben. Beschränkt, ausgepresst und ausgegrenzt werden, warum sollen wir das akzeptieren? Werden wir nicht. Wir sagen Solidarität statt Konkurrenz, nieder mit der Exzellenz. Wir haben keinen Bock, uns länger in der kapitalistischen Mühle zermahlen zu lassen. Wir wollen der Ausbeutung ein Ende setzen, dem Arbeitswahn, dem Kampfansagen, dem Patriarchat den Mittelfinger zeigen. Die Erde brennt, eine Krise folgt auf die andere. Klima, Pandemie und Krieg, was soll noch kommen? Wir wollen mit allen, die sich für ein besseres Leben für alle Menschen einsetzen möchten, die bestehenden Verhältnisse in Frage stellen, die Verhältnisse zum Tanzen bringen und das System wegpassen. Wir sind nicht alle. Es fehlen die, die arbeiten. Diejenigen, die die Kinder versorgen, die, die sich um ihre Liebsten und Angehörigen kümmern, die Gefangenen und diejenigen, die vor lauter Not nicht dazu kommen, sich uns anzuschließen. Auch für all diejenigen werden und wollen wir demonstrieren. Heute und hier fordern wir Luxus für alle, Herrschaft für niemanden, Defend People, Deconstruct Capitalism, Tear Down Fortress Europe, Fight for the People, not for the Power. Ja, jetzt hört ihr Tapete mit dem Song Generalstreik und ich hoffe, ihr seid auf der Demo am Start. Bis dahin, 7.1. 17 Uhr, Kronplatz. Ciao. In Anbetracht des nahenden Endes ist Gehorchen Zeit verschwenden. Besser ist es, gegen Heuchelei zu kämpfen, als dem Staat oder Konzernen weiter einzuschenken. Ich nutze jedes Privileg von mir dafür, was die zerstören, zu reparieren. Früher oder später wird es eh passieren, yeah. Alle werden sterben, auch die Egoisten, die regieren. Wenn ich durch die Hut spazier, treff ich Genossen gut gerüstet. Niemand hat mehr Angst vorm Tod und aus Mitte hört man Schüsse. Im Regierungsviertel brennen Barrikaden und im Kanzleramt. An der Wand hat die Elite abgedankt. So aber nicht, erheben Bürger ihre Stimmen. Tu doch mal deine Pflicht und höre endlich auf zu spinnen. So aber nicht, schreien sie mich wütend an, du Anarchist, beende deinen Müßiggang. Nach so aber nicht, erheben Bürger ihre Stimmen, mach mal einen Kompromiss und höre endlich auf zu singen. So aber nicht, Musik ist keine Arbeit, du Anarchist, rufst auf zum Generalstreik. Ich hing die Arbeit an den Haken, nach all den Jahren bin ich geflüchtet, satt vom Gemüse aus dem Garten und besoffen von vergorenen Früchten. Auf einer saftigen Wiese, im Gras die nackigen Füße, dem Bauch kitzelt die Liebe und ich sing hier was von Anarchie, denn wenn ich durch die Hut spazier, seh ich Genossen freundlich lächeln. Alle Menschen sind willkommen und begegnen sich mit Respekt. Im Regierungsviertel hängen schwarze Flaggen und im Kanzleramt bauen Punks Gang an wie in Amsterdam. So aber nicht, erheben Bürger ihre Stimmen. Tu doch mal deine Pflicht und höre endlich auf zu spinnen. So aber nicht, schreien sie mich wütend an, du Anarchist, beende deinen Müßiggang. Nach so aber nicht, erheben Bürger ihre Stimmen, mach mal einen Kompromiss und höre endlich auf zu singen. So aber nicht, Musik ist keine Arbeit.